Ohrensausen, das Audiomagazin von Wissen.de. Heute am Mikrofon Michael Fischer. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ohrensausen. In der letzten Woche hat Ihnen mein Kollege Jörg-Peter Urbach den ersten Teil des Reiseberichts 8 Tage, 6 Täler, 3 Länder präsentiert, von dem Sie heute den zweiten und letzten Teil hören können. Des Weiteren erfahren Sie, wie Alexander Fleming vor 80 Jahren eher zufällig das Penicillin entdeckte. Wir wünschen gute Unterhaltung. Der Morgen präsentiert uns ein atemberaubendes Gletscherpanorama. Und wir gehen zum Angriff über. Bald liegt die Braunschweiger Hütte weit unter uns und wir erreichen auf fast 3000 Metern das Pitztaler Irchel, den höchsten Punkt unserer Tour. Vom Pitztaler Irchel geht es abwärts durch den Schnee. Einige hundert Meter weiter wird es dann karstig und felsig. Erst im Sommer lässt sich wirklich beurteilen, was der Mensch in den Bergen mit seinem unersättlichen Skitourismus ökologisch und auch ästhetisch verbricht. Breit führt der Weg ins Tal hinein, vorbei an Sträuchern mit wilden Himbeeren und Heidelbeeren. Das Wetter ist ganz auf unserer Seite. Auf der Sonnenterrasse einer Hütte treffen wir auf andere Wanderer, die, wie wir, den Blick ins liebliche Rettenbachtal genießen. Auf unserem folgenden, nun ganz leichten Weg nach Zwieselstein kommen wir immer wieder an alten, prächtigen Bauernhäusern vorbei, deren Holz über die Jahrzehnte edel verwittert ist. In Zwieselstein ist eine Pension unser Ziel. Und nach den Bettenlagern der letzten Nächte genießen wir den Luxus eines Doppelzimmers. Heute erobern wir Italien. Naja, Südtirol. Und auf diese Bezeichnung legen die Einheimischen großen Wert. Der Tag, er beginnt mit einem schönen Anstieg auf dem Weitwanderweg durch das Ötztal. In unterschiedlichen Steigungen geht es hinauf zum Timmelsjoch. Von Weitem sehen wir immer wieder Radrennfahrer, die sich den Berg hinaufquälen. Bei uns geht es dagegen heute ganz leicht. Wir genießen den Weg. Auf dem Timmelsjoch lassen wir uns keine Zeit zum Verweilen. Der touristische Trubel dort oben schreckt uns ab. Stattdessen gehen wir nahezu alleine nach Südtirol hinein. Schnell merken wir, die Landschaft Südtirols ist viel weicher, das Grün strahlender und die Menschen irgendwie sonniger als in Österreich. Oder liegt es daran, dass uns unser nahes Ziel milder stimmt? Kurz vor Moos rasten wir noch einmal und essen unsere erste Frittatensuppe. Der folgende Espresso ist wunderbar. Das findet auch Martin, der Zeltträger, dem wir wieder begegnet sind und der uns nun bis zum Ende begleiten wird. Und uns Glück bringt. Da in Moos kein Zimmer mehr frei ist, erwischen wir gerade noch den letzten Bus nach St. Leonard, wo wir in einer Pension Quartierbeziehung, unsere geschwollenen Füße mit Eis kühlen und abends noch lange auf dem Balkon sitzen. Von St. Leonard geht es bei hochsommerlichen Temperaturen recht entspannt über Wald- und Wiesenhänge Richtung Pfandlerhof. Bei einer Jause überlegen wir, ob wir heute bis zur Hirza oder sogar bis zur Meranerhütte wandern wollen. Da Gewitter vorhergesagt sind, entscheiden wir uns für den kürzeren Weg, der uns an einem Gedenkstein für den Südtiroler Widerstandskämpfer und Freiheitshelden Andreas Hofer vorbeiführt. Auch die Hütte bei der Pfandleralm, wo er an die Franzosen verraten wurde, passieren wir. Hofer machte Anfang des 19. Jahrhunderts gegen die Herrschaft Napoleons mobil. Und auch ihm wird es sicher oft so gegangen sein wie uns am Nachmittag. Noch vor unserem Ziel bekommt uns das Gewitter beinahe zu fassen. Wir jagen geradezu an den Gipfeln entlang zur Hirzer Hütte. Trockenen Fußes erreichen wir das wunderbar windschiefe Haus. Auf dem Zimmer überkommt uns ein Erschöpfungshusten und eine Müdigkeit, die wir mit Hirzernudeln aus der Pfanne für einige Stunden vertreiben. Am Ende des Tages kracht es gewaltig in den Bergen. Die Hütte, sie hält uns trocken. Und die Wirtin spendiert uns einen selbstgebrannten Grappa und wir wissen einmal mehr, wir haben einen Schutzengel gehabt. Von 1893 Meter Höhe aus machen wir uns auf den Weg Richtung Meran. Es ist unser letzter Tag und er beginnt mit Regen. Das Pensertal ist voller Wolken, die sich nur langsam verziehen. Wie gut wir es bisher mit dem Wetter hatten, merken wir heute. Und dass das Glück auf der ganzen Tour auf unserer Seite war. Denn keine 3 Kilometer später reißt der Himmel auf und wir haben einen wunderbaren Talblick auf Meran. Wir schauen und staunen und können einen Anflug von Stolz nicht unterdrücken. Denn während die Kühe in dieser Landschaft groß werden, sind wir als echte Flachland-Tiroler nicht gewöhnt an das Wandern am und auf dem Berg. Und trotzdem haben wir es geschafft. Unsere erste Alpenüberquerung. Abgesehen von einigen Blasen, blutigen Stellen und Hautabschürfungen tragen wir keinerlei Blessuren mit nach Hause. Den letzten Weg nach Meran an der Straße schenken wir uns und nehmen stattdessen den Bus. Nach rund 130 Kilometer und Tausenden von Höhenmetern gönnen wir uns diesen Luxus. Und wenig später sogar ein eigenes Hotelzimmer. Und die erste Rasur seit 8 Tagen. Unser Fazit: Nie waren wir der Natur näher und selten haben wir so atemberaubende Ausblicke genießen können. Und was vielleicht noch wichtiger war, in den Bergen scheinen alle Menschen gleich. Rang, Position oder was in der Geldbörse steckt, ist unwichtig. Was hier zählt, wie komme ich den Berg rauf und wieder runter? Kein Zweifel, die Bergidylle, sie hat auch ihre Schattenseiten. Doch für uns war diese kleine große Wanderung wie ein neuer Weg zu uns selbst. Diesen Beitrag können Sie auch im Internet als Video unter wissen.de/Alpenüberquerung anschauen. Was geschah am? Es war im Sommer 1928, als der Arzt und Bakteriologe Alexander Fleming in seinem Labor am Londoner St. Mary's Hospital einige Petrischalen mit Streptokokkenkulturen offen in seinem Labor herumstehen ließ und sich auf den Weg in den Urlaub machte. Bei seiner Rückkehr bemerkte er, dass ein Schimmelpilz Teile seiner Bakterienkulturen abgetötet hatte. Nach weiteren Versuchen gibt Fleming der Wirksubstanz den Namen Penicillium notatum, kurz Penicillin. Er weiß, was seine Entdeckung bedeutet. Das Antibiotikum Penicillin ist besonders gegen eitererzeugende Bakterien und Diphtheriebazillen wirksam. Es wirkt gegen Krankheiten, die wie Scharlach früher häufig zum Tod des Patienten führten. Es vergehen allerdings 10 Jahre, bis Wissenschaftler den Wirkstoff isolieren und in ausreichender Menge herstellen können. Das neue Arzneimittel steht zunächst ausschließlich den Streitkräften zur Verfügung und rettet vielen verwundeten Soldaten das Leben. Für seine bahnbrechende Entdeckung erhält Fleming 1945 zusammen mit Howard Florey und Ernst Chain den Medizin-Nobelpreis. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.